Denn wer einmal es erfahren hat, wie sehr ihn Jesus liebt, wer erlebt hat, wie der Heiland ihm Heil und Leben gibt, der wird es ewig sagen, seine große Liebe macht's mich so froh, seine große Liebe macht mich so froh. Gottes Beispiel will uns zeigen, dass es nichts Größeres gibt, als wenn Christus seine Freunde bis in den Tod hin liebt. Die ganze Welt vergeht, doch seine große Liebe hört niemals auf, seine große Liebe hört niemals auf. Denn die Liebe Christi drängt uns zu allen Menschen hin. Ich hier verschweigen, wie sehr geliebt ich bin. So sag ich's weiter, denn von seiner großen Liebe soll jeder hören, von seiner Liebe soll jeder.